Gebirge Stuttgart Störungsstelle hier. Grüß Gott. Grüß Gott, das ist mein Name Ahmed. Ahmed. Gerade Schrau bei meinem Fernseher. Tamam, biz jetzt nichts mehr Licht. Warum? Und dann macht biz dann kaputt. Hallo, Fräulein. Fräulein, kommst du bei die Telefon? Dann schrauben tut nichts nicht, weißt du? Warum? ofen dann schrauben Puff nicht Licht, weißt du?